herzlich willkommen bei einer neuen Folge von Kauderwelsch Avantgarde. Oder? Ja, jetzt Kauderwelsch Avantgarde. Irgendwie schon. Es ist Wichtelzeit. Wichtelzeit. Wir können uns gegenseitig Geschenke machen. Markus. Wie hieß du nochmal? Dennis. Oh, ich bin ja, Dennis. Okay, so, Dennis. Markus. Und damit wir es hier uns noch ein bisschen weihnachtlich machen, weil heute ist ja Heiligabend, habe ich uns was Lustiges mitgebracht, nämlich lustige Mützen, die man im Podcast nicht sehen kann, aber egal, sie sind lustig. Oh, Rentierhörer. Rentierhörner mit Glöckchen dran. Ich sehe gerade wahrscheinlich beschissen aus. Ich habe mir gestern Abend schon mal aufgesetzt vom Spiegel, ich sehe auch total bescheuert aus, weil ich auch gar keine Haare auf dem Kopf habe. Wie sehen diese Rentierhörner beinahe aus wie Hasenohren. Ja, ne, so ein bisschen. So, man kann es auch so nach vorne machen. Nee, okay. Ja, Kauderwelsch Avantgarde. Ist ein schöner Podcast. Worüber reden wir heute? Möchtest du mit dem ersten Thema anfangen, was du hast? Ich liebe dieses Klickern, yeah. Ja, okay. Ja, okay. Willst du anfangen? Also, was ist passiert? Gestern habe ich Heinrich der V. von William Shakespeare geguckt. Aha. Die Verfilmung mit Kenneth Branagh und Brian Blessed. Brian Blessed? Hast du jemals von Brian Blessed gehört? Ist der, nein. Das ist so ein bescheuerter Name, da fällt mir nicht mal mehr ein Wortspiel zu ein. Ja, Brian Blessed, der ist bekannt geworden in seiner Rolle als Prinz Vultan in Flash Gordon. Dem Film? Ja, dem Film Flash Gordon. Gott, den habe ich aber auch schon vor 10 Jahren das letzte Mal gesehen, keine Ahnung. Ja, das ist dieser breite, bärtige Kerl. Der breite, bärtige Kerl. Also was hat er da gespielt? Prinz Voltan. Ja, Prinz Voltan von den Falkenmännern. Die Flügeln auf dem Rücken. Ja. So ein bescheuerter Film. Das ist so schlimm. Ja, welche Rollen hat er weiter? Also, vielleicht kennst du die Serie Blackadder? Mit Rowan Atkinson, ja, genau. Ja, da hat er auch in der ersten Staffel mitgespielt. Und halt in Heinrich der V. spielt er den Duke of Exeter. Er hat auch wirklich dann, ist er in einer sehr traditionellen Schauspielstunde, ist er ausgebildet worden. Das mit den Glöckchen an den Hörnern war eine scheiß Idee. Und hätte Guillermo del Toro den Hobbit gedreht, dann wäre auch tatsächlich Thorin Eichenschild geworden. Wer ist das? Thorin Eichenschild? Hast du nicht der Hobbit gesehen? Nein, ich hab noch ein Leben. Ich habe den Hobbit wirklich nie gelesen. Nicht gelesen, nicht den Film geguckt? Nein. Das müssen wir auch noch nachholen. Niemals! Wieso? Niemals! Niemals! Ja, Thorin Eichenschild ist halt der Anführer der Zwerge in der Hobbit. Ach, dass der eine den Namen bekommen hat. Nee, die anderen haben auch Namen, so Ori, Nori, Gloin, Ori, Dali, Dwali. Genau, aber erst der Einzige, der Nachnamen hatte, das war das, ne? Ja, mehr so ein Zunahme halt. Ja. In der Schlacht hat er so einen Daumenstumpf aufgehoben. Thorin Eichelschild. Hilfe. Ja. Ja, was hast du denn als nächstes geplant zu sagen? Wie alt ist der? Was macht der? Was kann der? Heißt der Brain oder Brian? Brian. Okay. Brian. Da steht Brain. Brains. Brains. Zombies. Zombies ist auch so ein Ding, ne? Das ist irgendwie auch total ausgelutscht, oder? Ja. Kannst du Zombies noch sehen? Zombies vielleicht im Rahmen von The Walking Dead. Boah. Hab ich auch nicht gesehen. Dem Videospiel. Hab ich auch nicht gespielt. Das ist wirklich cool. Ja, was ist daran zu tun? Das so ist gut. So, so gut. Was ist daran so gut, Dude? Ja, praktisch, du hast so ein Adventure-Spiel ist es, ja, in seiner Comic-Grafik, und du hast so ganz viele Entscheidungsmöglichkeiten. Und wirklich diese Entscheidungen, die werden den Dialogen triffst, die beeinflussen den Spielverlauf, aber dann auch so wirklich nicht so, dass du nur so vereinzelt so ein paar Entscheidungsmöglichkeiten hast, sondern wirklich das beeinflusst dann auch die Beziehung zu den einzelnen Charakteren, die du hast. Ist einfach nur unglaublich geschrieben, unglaublich gut. Mit unglaublich guten Charakteren. Ja, ich spiele ja keine aktuellen Videospiele mehr. Ich spiele ja meine ganzen alten Videospiele immer noch mal wieder. Du bist ja so ein Retro-Gamer. Ja, ich hab ja neulich wieder angefangen, Pokémon Rubin zu spielen auf meinem Nintendo DS. Pokémon Rubin? Ja, das war damals auf dem Game Boy Advance, ist das rausgekommen. Aha. Da wollte ich auch drüber erzählen, tatsächlich. Also gut, dass wir zu dem Thema Videospiel gekommen sind. Das ist gleich witzig. Ja. Und zwar ist das halt nochmal, ich weiß nicht, das ist so, da ist das rausgekommen, 2003 ist das rausgekommen damals. Da war ich, oh Gott, wie alt war ich da? Da war ich 19, 18, 18 war ich da. 2013, da war ich schon 18. Und hab dann noch Pokémon Rubin gespielt. Und ich weiß noch, dass damals von der Grafik, wie wir die Grafik damals das erste Mal gesehen haben, da ist uns total einer abgegangen. Das war so, weil wir waren ja damals in den 90er Jahren, wir hatten ja nix, ne? Ja. So PlayStation und sowas hatten wir, aber das war ja auch total die scheiß Grafik. Und dann hatten wir die normale Pokémon-Version und dann auch mal die goldene Version und die war dann mit der Grafik noch ein bisschen besser und dann kam der Game Boy Advance und dann war die Grafik so toll und sind die Augen aufgegangen und wir so, boah, krasse Pokémon, komplett in Bunt. Und die Viecher sehen endlich auch aus wie in einer Serie. Ja. Und dann habe ich dann neulich Pokémon Rubin angemacht und ich denke so, was ist denn das für eine Pissgrafik? Das Wirklich ist so ganz, schlecht? ist, schlecht ist es nicht, aber weißt du, ich bin jetzt auch bei Pokémon nicht so ganz auf dem neuesten Stand. Also ich habe das Ja. natürlich auch das letzte Spiel noch nicht gespielt, habe das dann aber bei den anderen auch gesehen und dann haben die natürlich diese 3D-Grafik. Die Figur ist ja Ja, schon, und die habe ich auch schon gesehen. fahren dann auch auf Rollerskates durch die Gegend. Und das letzte Pokémon, was ich aktiv gespielt hatte, war Platin, auch auf dem DS. Und da war die Grafik auch schon okay. Aber eben immer noch sehr, sehr, sehr fizzelig, mit ein bisschen 3D drin. Aber das mit den Hörnern war, glaube ich, wirklich keine gute Idee. Keine Ahnung. Wollen wir die abnehmen? Nein. Ja. Das ziehen wir jetzt durch bis zum bitteren Ende. Yeah. Ja. Du hattest natürlich dann in Platin schon eine bisschen bessere Grafik. Und wenn man die einmal gewohnt ist, dann kann man damit auch leben. Und dann gehst du aber, so, dass ich Gameboy-Spiele spiele, kommt schon relativ häufig vor. Das ist überhaupt nicht das Thema. Aber. Also wirklich alte, diese Schwarz-Weiß-Gameboy-Spiele. Aber so diesen Zwischenschritt zu haben, genau in der Mitte von DS und Gameboy. So, und dann zu sehen, die Grafik ist nicht wirklich schlecht, aber sie ist noch pisselig genug, um pisselig zu sein. Das war schon irgendwo ein Schlag ins Gesicht. Also ich habe mich da wirklich überrascht gefühlt. Und wenn man das einmal gewohnt ist, dass die Pokémon, wenn sie einem begegnen, sich bewegen, also mal kurz eine Animation, und sie tun es nicht mehr, dann wundert man sich immer, was passiert ist, weil in der neueren Version kommen die Pokémon dann auf einen zu, machen und dann mit so einer kleinen Ampelbewegung und dann stehen die auch im Prinzip erstmal so ein bisschen regungslos in der Gegend rum. Und bei den alten Versionen machen sie das eben nicht. Ja. Und die hatten das auf dem Gameboy damals bei Kristall, glaube ich, nochmal gemacht, dass sie dann hingegangen sind und das animiert haben, aber dann Ja. in der ersten GBA-Version haben sie es wieder nicht gemacht. Ja, Und dann ganz erst komisch. wieder ins Smaragd, glaube ich. Da haben sie sich dann wieder bewegt. Genau. Daran erinnere ich mich ja sogar, dass ich das damals gelesen habe. Genau. Ja. Ja. Aber ich finde es ganz lustig, weil ich habe mich damals, als ich Platin gespielt habe, auch sehr stark an das Spiel Rubin erinnert gefühlt. Und dann habe ich neulich abends da gesessen, das ist noch keine 3, 4 Tage her, habe ich gesagt, was machst du denn jetzt? Was kannst du denn jetzt zocken? Und dann bin ich an meine Gameboy-Spiele-Kiste gegangen, wo meine ganzen Gameboy-Sachen drin sind. Da war mein GBA noch drin und die ganzen Gameboy-Spiele. Und dann habe ich da die Rubin-Cartridge rausgeholt und habe dann noch ein bisschen Rubin gespielt, gesagt, komm, da bleibst du jetzt dabei. Und jetzt habe ich, glaube ich, schon 12 oder 13 Stunden da reingesteckt. Das ist also schon eine ganze Menge. Rubin war, ich glaube, ich erinnere mich auch noch dran, wie, welche Pokémon-Edition war es nochmal? Da war eine komplett neue Region, Region, nicht, ja. war es nicht die Höhenregion Genau, zum ersten Mal? ja. Ah ja, genau. Die Pokémon-Edition, die ich damals wirklich rauf und runter gespielt habe, erst einmal, ich hatte begonnen, die alte Edition zu spielen und später habe ich nochmal das Remake von den ganz alten Ja. Pokémon-Spielen gespielt, so Feuerrot und Blattgrün Das habe da ich auch mit den noch, ja. ersten. Ah, das war auch cool, aber das habe Blattgrün ich habe ich nicht noch. ganz bis zum Ende geschafft. Nein? Ich war dann später bei der, auf dem Weg da zu den Top 4 in dieser Riesenhöhle und da bin ich nicht mehr durchgekommen. Oh, warum nicht? Oh, keine Ahnung, ich saß da so ein bisschen fest und irgendwann habe ich einfach aufgehört zu spielen und habe mir ein anderes, weil ich schon was anderes hatte. Ja, das passiert halt öfter mal, dass man dann irgendwann das Interesse verliert. Aber bei Pokémon muss man einfach am Ball bleiben. Am Pokéball bleiben. Ah. Ah! Oh, schlimm. Ja, das Ja, muss es ich. ist total schlimm. Möchtest du einen Keks? Ein Keks? Möchtest du einen Keks? Oh ja. Möchtest du einen Keks? Wir essen jetzt mal Du Kekse. hast Keks noch Ich habe mitgebracht. mitgebracht irgendwas vom Lidl. Sehen die aber lecker aus. Ich weiß nicht, wie sie schmecken. Die waren im Sonderangebot. Oh, großartig. Mein Gott, Groß das sind ist. sie zumindest. sieht so ein bisschen aus wie Apfelkuchen. Ja, aber mit Schokolade. Oh. Das sind, wie viele sind denn da drin? Ihre Zahl ist Legion. Oh, buh. So. Acht Stück sind da drin. So, das sind jetzt so Mürbeteigplätzchen. Mit so Schoki in der drin. Alles einzeln eingepackt. Raschelt jetzt natürlich schön. Mhm. Ich lasse dich erstmal kauen, bevor ich da rein. Schmecken die? Zu trocken wahrscheinlich, ne? Schokoladig. Mach ich noch mal ganz gut. Ein bisschen trocken. Ein bisschen trocken. Müssen wir mal eben gucken. Kann man wo essen gerade? Kann man essen. Ja, muss auch in die Schokolade beißen. Beiß richtig rein. Du knabberst das so an. Bist du ein Eichhörnchen? Ich hab Angst, da rein zu beißen. Aber ich hab Angst, dass das nicht schmeckt. Ja, komm, wir haben hier auch was zu trinken. Ja, Mineralwasser, toll, damit der Geschmack auch ja nicht weggeht. Schmeckt wie Nutella. Das schmeckt wie ein trockener Keks mit Nutella. Hm. Sonderangebot. Ich weiß nicht auch, warum die im Sonderangebot waren. Und da sind furztrockene Scheißkekse mit Nutella. Das ist unfassbar. Oh Mann. Ja. Hey, schmecken aber gar nicht mal so gut. Es geht. Ja. Ich muss ja noch nicht die ganze Packung essen. Nee, werde ich auch nicht. Stell dir gleich bei deinen Eltern ins Zimmer. Nee, das ist mir zu trocken heute. Vor allem, weil das irgendwie das Erste ist, was ich heute esse. Das ist irgendwie nicht so gut geeignet dafür. Ich leg das mal an die Seite. Hey, das Frühstück ist die wichtigste Mahlzeit am Tag. Du hast nichts gegessen bisher? Ich hatte keinen Appetit. Ich bin halt relativ früh aufgestanden. So früh am Tag mache ich noch nichts essen. Ich bin gerade am Überlegen. Ich glaube, ich habe auch noch gar nichts gegessen. Nein? Ja. Das war ungewöhnlich. Yeah! Ja, die fallen runter. Ich habe sie mir, glaube ich, falsch aufgesetzt. Nein, du hast sie ein bisschen hinter die Ohren. Dabei hast du ja noch Haare auf dem Kopf. Ja. Ich habe nicht mal Haare auf dem Kopf, aber ich habe auch einen dickeren Schädel. Guck mal, ich bin Geordi LaForge von Star Trek. Das ist unfassbar. Hey. Ich kann das Spektrum des Lichtes sehen. Magnetische. Und durch die Unterwäsche von Frauen. Ich bin Geordi LaForge. Eigentlich brauche ich diesen Visor überhaupt nicht. Ich möchte einfach nur die Unterwäsche von Frauen sehen. Hast du mal Star Trek geguckt früher? Naja, Star Trek habe ich mich nie für interessiert. Warum nicht? Keine Ahnung. Irgendwie glaube ich, ich hielt das auch immer für ein bisschen albern, ganz komisch. Was denn als Star Trek albern? Keine Ahnung, ich war irgendwie ein komisches Kind. Ich hielt Batman für albern, ich hielt Star Trek für albern und dann habe ich Power Rangers geguckt. Oh mein Gott! Ich weiß gar nicht, auf wie vielen Ebenen das gerade bescheuert ist, ey. Ich war jung. Und hatte kein Geld. Oh, aua. Und Yu-Gi-Oh! Ja, Yu-Gi-Oh! Hatten wir ja alle geguckt damals. Das habe ich ja auch gesehen. Du hast auch Mangas gelesen damals, ne? Ja, Inuyasha. Inuyasha, ja. Eigentlich Inuyasha, was habe ich dann noch gelesen? Kenshin habe ich gelesen. Was ist Kenshin? Kenshin ist so ein Samurai- und Schwertkampf-Shonen-Manga. Ja. Und er spielt praktisch in der Meiji-Ära, da wo das Tragen eines Schwertes praktisch schon illegal war. Okay. Da ist so ein Vagabund, halt Kenshin Himura oder so, der war während der Reformation dieses japanischen Staates, der die Meiji-Ära eingeleitet hat, praktisch so ein Attentäter. Und jetzt ist er zu so einer Art Pazifist geworden. Also nicht wirklich ein Pazifist. Er trägt ein Schwert mit einer umgedrehten Klinge, dass er praktisch zuschlagen kann, ohne jemanden ernsthaft zu verletzen bzw. zu töten. Was ein Quatsch. Ja, okay. Und obwohl das Tragen eines Schwertes da praktisch schon verboten ist, kommt es zu hunderten von Schwertkämpfen. Er wird nachher aufgenommen in so ein Dojo und lebt dann so ein bisschen mit den tatsächlich nicht schlecht eigentlich. Zumindest anfangs. Irgendwann ist es mir dann aber doch auch ein bisschen langweilig geworden, irgendwie. Ja, zwar im zweiten großen Story-Arc. Ich habe ja damals alles gelesen, was irgendwie nicht bei 3 auf 10 Bäumen war. Ja. Ich habe richtig viel Geld für Mangas ausgegeben. Irgendwie, als ich so 2 oder 3 Jahre dann mit dabei war mit den Mangas, habe ich dann mal so durch meine Sammlung geguckt und habe einfach mal zusammengerechnet, was ich ausgegeben hatte. Oh. Und dann hatte ich auf einmal 1.500 Euro im Schrank stehen, wo ich dann dachte, okay. Als Jugendlicher hast du Geld. Das ist Wahnsinn. Ja. Du hast nie zu keinem Zeitpunkt hast du mehr Geld als Jugendlicher. Hm. Und das hat, wie gesagt, hat keine 3 Jahre gedauert, da hatte ich plötzlich 1.500 Euro im Schrank stehen. Und so ein Manga, was kostet inzwischen 5 Euro damals? Ein, ja, so Band damals so 5 Euro immer und mittlerweile sind die auch schon teurer geworden. Ja, ne? Irgendwie so 6 bis 8 Euro hätte ich was gesagt. Vielleicht habe ich doch was richtig gemacht, als ich amerikanische Comics zusammen begann. Ja, ne? Das ist irgendwo... Ja, schon schlimm. Ach Gott, Power Rangers. Power Rangers war eigentlich auch nicht schlecht, oder? Eigentlich ist das gar nicht, Power Rangers ist gar nicht so schlimm. Da muss man sich auch nicht für schämen, wenn man das guckt. Zumindest wenn man sich bewusst ist, dass das Quatsch ist. Ja. Keine Ahnung, ich würde es mir nicht mehr ansehen. Doch, ich fand das ganz cool. Eigentlich, so, ich weiß das damals, ich habe vieles davon, ich kann mich noch dran erinnern, mein Gott, ich bin auch so alt. Ich habe damals Power Rangers, als das zum allerersten Mal lief in Deutschland, auf RTL damals, noch im Samstagsmorgensprogramm. Da muss man sich mal überlegen, dass RTL damals samstagsvormittags Kindersendung gezeigt hat. Das kann man sich heute gar nicht mehr vorstellen. Mhm. Und da habe ich damals schon Power Rangers geguckt, im Alter von 8 Jahren oder so. Oder 7 oder 8 Jahren irgendwie. Und habe das abgefeiert. Und die gibt's ja immer noch. Mhm. Ich weiß gar nicht, ob aktuell noch eine Serie läuft, weil ich guck ja kein Fernsehen mehr. Aber Power Rangers, das hat mich irgendwie so meine ganze Kindheit irgendwie begleitet. Ja, ist auch wirklich schlimm, wenn man mal sieht, so die Geschichte der Power Rangers. Die haben ja immer irgendwie eine neue Staffel rausgenommen mit einem neuen Team und einem neuen Konzept. Dann waren die mal irgendwelche komischen Weltraumpolizisten, dann auf einmal Ninjas. Die Staffel mit den Weltraumpolizisten war meiner Meinung nach die beste, die jemals gemacht hat. Das war, glaube ich, irgendwie SPD oder sowas. Ja. Space Patrol Delta. Ja, die habe ich da damals auch noch ein bisschen geguckt. Das war, also meiner Meinung nach, war das die allerbeste überhaupt. Wieso? Weil, du hattest einerseits die Kämpfe die Kämpfe auf der Erde. Ja. Und dann war das aber auch so eine Zukunftsstadt. Mhm. Also mit vielen Slums und dann waren noch überall so Außerirdische halt mit so, ja, Gummimasken. Das war schon sehr cheesy natürlich, auch billig produziert. Aber dann hattest du eben auch dann Kämpfe im All und Krimi-Stories und die Charaktere waren einfach cool. Da waren, glaube ich, irgend so ein schwarzer Kerl war mit dabei. Ich weiß gar nicht. Der Quotenschwarze. Der Quotenschwarze im Prinzip, ja. Und solche Leute heißen ja oft TJ oder Jack oder sowas. Ich weiß gar nicht, der hieß wahrscheinlich sogar TJ, keine Ahnung. Wenn man jetzt mal nachgucken könnte, irgendwie, keine Ahnung. Der hat immer einen lustigen Spruch drauf. Der Chef von denen, das war irgendwie so ein Hund. Ja, daran erinnere ich mich noch. Mit Dreadlocks, genau. Und dann war da noch irgendwie die Forscherin davon, das war so ein Catgirl. Ja. Mit so Öhrchen. Ja, ja. Und die ist dann hinterher, glaube ich, auch noch ein Power Ranger geworden. Ist nicht sogar Cat oder so? Da haben die Cat genannt. Weiß ich nicht mehr. Das weiß ich nur wirklich nicht mehr. Und dann hattest du eben auch so Schlachten im Weltall, wo die dann rumgeflogen sind mit ihren Polizeiflugzeugen und sind dann hin und her geflogen und haben sich dann im All dann auch mit den Monstern bekriegt. Ich meine, am grundsätzlichen Konzept der Serie hat sich nie was geändert. Ne? Ja. Es gibt eine Story, dann kommt ein Monster, dann kämpfen die erst gegen das Monster. Ja. Dann kommt dann irgendwas, der Oberbösewicht drückt dann irgendwo auf den Knopf oder schmeißt irgendwas auf die Erde. Ja, das, genau, Monster wird groß und dann holen die ihre Swords. Und das ist noch immer so gewesen, das wird sich auch in Zukunft nicht ändern. Ja, das ist einfach das Konzept der Serie. Ne? Ja. Das ist schon wirklich beeindruckend, wie man das über, Gott, 30 Jahre oder sowas, 25 Jahre jetzt auch schon. Und in Japan läuft das ja noch viel länger. Das läuft ja in Japan seit den 70er Jahren oder sowas. Ne? Weil die Power Rangers, das ist ja so. Die drehen das in Japan. Mhm. Und dann holt sich diese, ich glaube, das gehört inzwischen zu Disney, glaube ich sogar. Ja. Dann holen die sich das hier rüber. Und die Spielszenen zwischendurch sind dann, werden dann mit einem amerikanischen Schauspieler nochmal neu nachgedreht. Okay. Und aber die Kampfszenen und sowas, das kommt original aus dem Japanischen. Ja, das ist ja cool. Ja. Und da gab es wohl mal eine Staffel, wo dann der Charakter im Amerikanischen. In der amerikanischen Version war ein Kerl und dann gingen die ihre Kostüme und haben dann angefangen zu kämpfen und auf einmal hatte der Titten. Das erinnert mich auch noch an was Gutes. In dieser komischen Dino-Staffel von Power Rangers, ja, da war eine Episode, ich weiß gar nicht, wie hieß die. Ich weiß nicht mal, wie die hieß. Irgendwie Dino Thunder oder irgendwie so. Dino Force. Dino Thunder. Keine Ahnung. So vollkommen egal. Auf jeden Fall, da in der Episode haben die eine Sendung geguckt, da hatten praktisch die Japaner. Das war Dino Thunder, ja, ich kannte, ja. Ja. Das ist und dann war das aber so bunt mit so Zeichentrickvögeln irgendwie noch. Ja. Das habe ich noch oder so. Ja, ja, nee, das kenne ich. Aber ich habe noch nie eine japanische, das heißt dann ja auch irgendwie Goku Ranja. Goga, Ua, Chuka Chuka, Sentai, Goku Ranja, Konnichiwa. Irgendwie sowas. Goku Ranja. Ah, Yamato. Yamato, oh, Sushi. Yakamoto Fukushima. Fukushima. Nee, oh. Egal. Kann jetzt den Wort noch tiefer sinken. Warte. Nein. So. Jetzt krümmelst du mit den Keksen hier rum. Ja. Oh Mann, was bist du denn? Wir sitzen den ganzen Nachmittag heute noch hier und du krümmelst hier schon wieder das ganze Sofa voll. Jetzt krümmel das nicht auf meine Unter... Krümmel das nicht auf meine... Nicht auf meine Recherche. Da kommt man hier überall Krümmel auf meine Recherche drauf gekrümmelt. Ja, ja, ja, ja. Die bringe ich nie wieder Kekse mit. Erstens schmecken sie nicht und zweitens schmecken sie nicht. Ja, und sie krümmeln. Und schmecken nicht. Ja. Ja! So. Ich habe eine Frage an dich. Wir podcasten jetzt schon eine ganze Zeit. Ja. Wie hat das Podcasten dein Leben verändert? Das ist eine gute Frage. Ja. Also zum einen habe ich immer einen, mit dem ich dann auch über die ganze Popkultur scheiße und alles Mögliche, was wir eigentlich in unserem Podcast besprechen, dann rede. In unserem mysteriösen, mysteriös Podcast, der mysteriös ist. Zum anderen bedeutet Podcasten auch immer so ein kleines bisschen mehr Arbeit, so ein bisschen recherchieren. Podcasten ist Arbeit, ne? Ja, doch. So professionell man das aufzieht und tatsächlich umso mehr Arbeit hat man. Aber es kommt einem nicht wie Arbeit vor, oder? Also kommt es mir zumindest vor. Für mich ist das ein wirklich schönes Hobby. Ja, ist ein schönes Hobby. Und es ist so ganz oft mache ich mir so Gedanken, wofür mache ich das einfach? Mache ich das nur für mein Ego? Mache ich das nur dafür, weil ich so toll bin? Da muss ich ganz ehrlich sagen, ja, auch. Doch, aber irgendwo weiß ich nicht, so man erreicht damit ja auch Leute, ne? Das ist ja so wenn du dann siehst, so guckst dann so, wenn du eine Folge hochlädst oder sowas, guckst du dann auf die Logfile auf dem Server und merkst dann so, oh, da hat sich jemand das gerade per iTunes runtergeladen, das ist schon irgendwo echt epic. Mhm. Ne, dass den Scheiß, den wir hier Monat für Monat produzieren, hier auch tatsächlich mal jemand hört. Ja. Und im Zweifelsfall, wenn es keiner hören würde, würde ich es trotzdem machen. Ja, doch. Einfach nur dafür, um ein Hobby zu haben. Dafür. Und Leute, ganz ehrlich, wenn ihr podcasten möchtet, es kostet fast nichts. Mhm. Und ihr könnt es auf einer ganz einfachen Ebene könnt ihr das schon machen, ne? Ja. Man muss sich gar nicht großartig anstrengen. Außerdem kann man während des Podcasts lustige Hüte tragen. Klingeln. Yay! Die Leute sehen noch nicht mal, wie dumm man aussieht. Das ist auch gut so. Ja. Das ist ein weiterer Vorteil des Podcasts, man sieht nicht, wie dumm man aussieht. Nein, also Videopodcast würde ich niemandem zumuten, aber so das ist halt das Schöne beim Podcast, ne? Du kannst einfach frei von der Leber wegreden und wenn dich einer nicht mag, dann hört das halt nicht. Mhm. Nein. Stimmt. Das ist ja auch der Vorteil an Kauderwelsch einfach gar, wir können hier einfach labern, was wir wollen und ob sie Leute hören, ja, mein Gott, dann halt eben nicht. Ja. Ja, wollen wir History machen? Ja, vielleicht wäre es mal an der Zeit. History machen? So, da kommt jetzt History. Yo. I have a dream. Sie wollten her, kompromisslos die einzige Macht und alleinige Macht in Deutschland. Ich bin der Meinung, dass jemand, der eine Frau oder eine Sexualstraftat vollführt, begeht, der hat sein Recht in dieser Gesellschaft verwirkt. Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten. Revolution ist ein langer, komplizierter Prozess, wo der Mensch anders werden muss. Ich bin ein Berliner. Computer und Internet, ganz neue Austausch- und Informationskontrolle. So mitschreiben, die Rente ist sicher. Und ich sag dir, man kann auch Alkohol trinken, ohne Spaß zu haben. Ein Trainer ist ein Idiot. Ein Trainer sei, sehe, was passiert im Platz. Durch Deutschland muss ein Ruck gehen. Ja, da muss ich mein Zettel erstmal rauskriegen. Fängst du an? Willst du anfangen? Weil dann kann ich in der Zeit mal. Ja, ich hatte ja vorhin angefangen. Fang du mal an. Wir fangen mal chronologisch an. History haben wir uns heute ausgedacht. Wir machen das ein bisschen anders als sonst. Als Markus, wie wir das sonst machen. Ja, Dennis. Richtig. Ich glaube. Ach, mein Urlaub in Portugal, der war ja auch so geil, mit den ganzen Chicas. Ach. Das habe ich noch so gemacht. Weiß ich nicht. Ich fand das aber nett, wie du neulich da die Zettelchen aus dem Hut gezogen hast. Das hat man schön gemacht. So. Ja, das ist mal schön. Wir haben uns überlegt, da wir ja so unterschiedlich alt sind, zwischen uns liegen ja 10 Jahre, Markus. Ja, Dennis. Haben wir gedacht, ich suche was raus zum Jahre 1985. Ja. Und du zu deinem Geburtsjahr? Ja, 1995. 1995. Und einfach nur mal zu vergleichen, was in den beiden Jahren jeweils passiert ist. Mhm. Weil das ja unter Umständen, also 10 Jahre ist eine Wahnsinnszeit, da kann eine ganze Menge passieren. Und dann möchte ich mal anfangen. Ich habe mir einfach nur wahllos ein paar Daten aus der Wikipedia rausgezogen. Sachen, die ich halt eben spannend fand. Am 11. März wird Mikhail Gorbatschow Generalsekretär der KPDSU. Oh. Kommunistischen Partei der Sowjetunion. Oh, gut. Ne? Das heißt, der ist da noch nicht zum Präsidenten, glaube ich, gewählt worden von Russland, aber zum Generalsekretär und hat da eigentlich so seine große politische Laufbahn irgendwo begonnen. Dann, wie viel hast du noch? Möchtest du das nächste machen? Oder sollen wir die Jahre einfach nacheinander machen? Besser, wir machen die Jahre hintereinander, okay. Oder sonst kommen die Leute noch durcheinander ein bisschen. Dann am 2. April Verurteilung der führenden RAF-Terroristen Christian Klar und Brigitte Mohnhaupt. Oh, wer war die RAF? Die RAF, die Rote Armee-Fraktion. Ach, die? Ja. Und hast du den Bader-Meinhof-Komplex gesehen, den Film? Nein. Hol den nach, der war fantastisch. Kann ich mir vorstellen. Das ist wirklich ein guter deutscher Film und der soll, ich meine, ich habe mich jetzt mit der Geschichte, die jetzt hundertprozentig passiert ist, nicht auseinandergesetzt, aber der soll sehr nah an der Realität sein. 13. Juli mit Live Aid findet das bis dahin größte Benefizkonzert parallel in London und Philadelphia statt. Ah, oh, cool. Das war im Sommer, das war eines der größten Konzerte damals. Dann am 1. September 1985, das Wrack der Titanic wird von den Forschern Jean-Louis Michel und Robert Boulle entdeckt. Erst 85 hat man das entdeckt. Wann war das? 1914? 12? 11? Ja, irgendwann um irgendwann die Zeit. Irgendwann um die Zeit, so rum ist das versunken, ne? Ach nee, was war der Film? Wusstest du, dass die Nazis einen Titanic-Film drehen wollten? Ehrlich? Ja, die Nazis wollten einen Titanic-Film drehen, der praktisch so die ganze... Mit Flugscheiben? ...britische Gesellschaft... Flugscheiben haben die Titanic versenkt. Apropos Flugscheiben, auch im Jahre 1985, ein Datum habe ich hier nicht, Alexei Pachitnov programmiert das Computerspiel Tetris. Das ist tatsächlich 1985 passiert. Und Tetris ist ja wirklich also das klassischste Gameboy-Spiel, also auf allen Plattformen. Jeder sollte es mal gespielt haben. Und da gibt's eine schöne Geschichte, muss ich mal im Internet raussuchen. Das ist ein Krimi. Also was damals mit Tetris passiert ist, das ist eine Krimi-Geschichte. Also das Lügen und Intrigen, um dieses Spiel in den Westen zu bekommen. Weil damals war das wohl irgendwie so, dass wenn in Russland ein Programmierer ein Spiel programmiert hat, ja, dann ist dieses intellektuelle, dieses Geisteswerk sofort in den Besitz übergegangen der russischen Regierung. Das heißt, wenn du ein Produkt hergestellt hast, ein Spiel hergestellt hast für einen Computer, dieses Intellectual Property war dann sofort, weil war Kommunismus in Russland, ja, war dann sofort Teil, gehörte sofort der Regierung und Pachitnov hat, glaube ich, wenn ich das richtig in Erinnerung habe, die Lizenz einfach ohne großartig das mit der Regierung auszuklamüsern in den Westen verkauft und dann aber auch an zwei verschiedene. Ja. Also ich glaube, einerseits an, also im Westen sage ich jetzt, also natürlich ist Japan im Osten, noch weiter im Osten, aber ich sage jetzt mal in die westlichen Länder, ja, also ich parallel nach Japan und Amerika verkauft. Okay. Und hinterher kriegst du, glaube ich, Nintendo den Zuschlag. Und hat sich dann noch mit den Rechten, mit Atari, glaube ich, oder so, noch in den Haaren gehabt und hat dann, ich glaube, Ende der 90er Jahre die Rechte an Tetris gekriegt. Mhm. Hat das dann auf den Konsolen NES und Game Boy veröffentlicht. Und ich glaube, Anfang der 90er Jahre hat Pachitnov erst Tantiem dafür gekriegt. Also der ist lange Jahre an dem ganzen Erfolg, den Nintendo mit Tetris hat, überhaupt nicht beteiligt worden. Wer das, glaube ich, nochmal nachlesen möchte, es gibt ein Buch, das heißt Nintendo Game Boy. Mhm. Die Geschichte von Nintendo. Muss man mal bei Amazon gucken. Ich habe das bei mir im Schrank stehen. Super. 18. November. In den Vereinigten Staaten wird der erste Comicstrip über Calvin und Hobbes veröffentlicht. Oh, Calvin und Hobbes. Er macht seinem Zeichner Bill Watterson einem breiten Publikum bekannt. Und was ich bei ich habe alle Calvin Hobbes Strips gelesen. Mhm. Was ich schade finde, ist, er hat 1995, da sind wir wieder, ja, mit Calvin Hobbes auch wieder aufgehört. Oh. Man hat gesagt, ist zu Ende, wird nicht weitergeführt, der hat kein Merchandising zugelassen, damit das eben nicht so verkommerzialisiert wird, wie zum Beispiel Garfield oder sowas. Ja. Ne? Er wollte sein Werk da einfach nicht irgendwie zu so einem Kommerzprodukt machen. Das war ganz interessant. 7. Juli. Warum ist das denn nicht hier oben? Ist egal. 7. Juli. Boris Becker siegt als erster Deutscher und mit 17 Jahren jüngster Tennisspieler aller Zeiten beim Grand Slam Turnier in Wimbledon. Cool. 1985. Und heute ist Boris Becker der mit 28 Jahren später der größte Fotzkopf, den Deutschland hat. Also das ist Wahnsinn. Was ein Blödmann. Wie der mit seiner Frau auch umgeht. Das ist schon krass. Schön. Am 16. September wird die Single Take On Me der Band Aha europaweit veröffentlicht. Sie erreicht in 36 Ländern Platz 1 der Charts. Ist eines meiner absoluten Lieblingslieder. Und rausgesucht in der Woche, in der ich geboren wurde, also am 9. Mai 1985, war Opus mit Life is Life. La la la la la. Achso, geh mal. Und in dem Jahr, am 4. Mai, 5 Tage vor meinem Geburtstag, gewinnt in Göteborg die Gruppe Bobby Sox mit dem Lied Ladat Swinge für Norwegen den Eurovision Song Contest. Ich habe mir das mal bei YouTube angeguckt, das ist na na na na na na na na na na na na na na. Also ein Scheißlied. Auch wieder Norwegen. Norwegen, ja. Das ist Wahnsinn, weil die Norweger und die Schweden grundsätzlich gewinnen häufig den Grand Prix, ja, weil Schweden ist ja so die Wiege des Pops. Also viele großartige, auch heute noch, viele großartige Popmusik wird in Schweden produziert und geschrieben. Ich glaube, das erste Album von Lena Meyer-Landrut ist auch komplett in Schweden entstanden. Die hat ja damals auch im Prinzip so das Album, der Song kam auch aus Schweden tatsächlich. Dieses Satellite. Geburtstage habe ich mir zwei rausgesucht, weil ich die einfach interessant fand oder die Menschen interessant finde. Am 2. Juli, also 2 Monate nach mir, Ashley Tisdale. Kennt man? Ashley Tisdale? Ja, der Name kommt mir bekannt vor, aber ich weiß nicht. Hat jahrelang für Disney gearbeitet, ist jetzt irgendwie Sängerin und Schauspielerin. Lecker Mädchen. Und noch ein lecker Mädchen hat heute Geburtstag. Herzlichen Glückwunsch zum 28. Geburtstag. Wir sind am 30. November. Kelly Kuku. Penny. So. Das hab ich rausgesucht. So. Dann bist du dran. 1995. Ja, 1995. Im Juli kommt in Chicago eine Hitzewelle auf, ja, an der 525 Menschen sterben. Ach du Scheiße. Ja, durch Herzschlag. Und am 24. Juli enthüllt man ein Mahnmal für die lesbischen und schwulen Opfer des Nationalsozialismus in Köln. Aha. Auch ganz interessant. Wie sieht das aus? Hast du das nachgeguckt? Leider nicht. Oh. Und dann jetzt am 20. März greift die Sekte Umu Shinriku. Gesundheit. Ja, vielleicht nenne ich sie einfach mal bei ihren, wie sie in der deutschen Presse genannt wurde, einfach die AU-Sekte. Ja. Die Tokyota U-Bahn an. Die legen da die Chemikalie Sarin aus. Also Giftgas, oder? Ja, irgendwie so eine chemische Waffe. Ja. Zu der Sekte gehören auch ganz viele Naturwissenschaftsstudenten oder so. Dass sowas überhaupt auffällt in Tokio, wo das doch so voll ist. Vor allem auch mitten im Sommer. Wow. Ja, allerdings konnten die Sicherheitsbehörden und Spezialisten für chemische Kampfstoffe den Schaden einigermaßen eindämmen. Zu Tode gekommen sind 13 Leute, aber insgesamt sind wohl 6.252 Leute dann auch gesundheitlich geschädigt worden. Okay. Allerdings hat das dieser Sekte dann ziemlich in den Arsch gebissen. Die haben sehr viele Mitglieder verloren und in Russland, wo die auch sehr viele Mitglieder hatten, und in Europa wurden die dann auch als Terroristen eingestuft. Was war der Grund für diesen Anschlag? Die hatten so eine, Ja, das hat so ein bisschen mit der Philosophie zu tun. Das ist halt nicht nur so Yoga und irgendwelche buddhistisch-tibetanischen Lehren. Die hatten auch einen ziemlich kranken, dann so apokalyptischen Hintergrund. Ja. Die hatten da auch einmal vorgesehen, dass 1997 erneut Atomwaffen auf Japan abgefeuert wurden. So schon ganz krank. Ich weiß nicht, woraus die sich das alles zusammengesponnen haben. Ja, diese esoterischen Verbrennten hast du aber in jeder Kultur. Das ist, glaube ich, wenn irgendwer anfängt, irgendwas zu behaupten, dann ist es relativ einfach. Es gibt, glaube ich, irgendwie eine deutsche Sekte, die gab es. Das war auch so eine Fake-Sekte. Mhm. Gott, ich weiß den Namen nicht mehr. Müsste ich nochmal nachrecherchieren. Das war eine Spaßsekte. Da hat sich einer gedacht, komm, ich mache eine Sekte auf. Ja. Und hat dann aber auch irgendwann, der hat irgendwann aufgelöst. Das ist keine echte Sekte, habe ich mir ausgedacht. Ich habe euch verarscht. Es gibt heute noch Leute, die glauben das. Welche Sekte war das? Ich weiß es nicht mehr. War hier in Deutschland oder irgendwo im deutschsprachigen Raum. Müsste ich nochmal nachrecherchieren. Also du findest Leute, die dir deinen Scheiß glauben, wenn du das wirklich möchtest. Krass. Du musst halt nur Charisma haben. Ja. Irgendwo den Zeitgeist treffen natürlich. Ja. Irgendwo so mit Esoterik findest du immer jemanden. Mhm. So das Gedächtnis von Wasser und Homöopathie und yay! Da glauben ja tatsächlich Leute dran. Homöopathie hat keinen Wirkstoff. Das ist nachgewiesen, dass homöopathische Mittel keine Wirkung haben. Ja. Da ist nicht mal ein Wirkstoff drin. Das ist Wasser. Zuckerpillen. Ja. Ne? Und es gibt Leute, die geben da richtig viel Geld für aus. Das ist so krank. Das ist krank. Also jeder, der Homöopathie nimmt, sollte vielleicht mal in die Tagesklinik gehen. So. Oh. Jetzt mal du. Ja, in den Top 10 war in der Woche meiner Geburt Rednecks mit I wish you were here. Oh Gott! Ja, ich wish hab's you were here. Na, na, na, na, na, na, geh mal. Ich hab's mir auf YouTube angehört und ich fand's schrecklich. So eine Schnulze. Und die dann mit ihren komischen Bürgerkriegskostümen da rumlaufen und so. Rednecks, die haben doch auch dieses Cut-Night-Joe gemacht, oder? Das ist auch von denen, oder? Ja, ja, ja. Nein, Cut-Night-Joe. Grausam. Cut-Night-Joe. Ja. Und den Eurovision Contest haben. War das auf Platz 1, dieses Lied? Ja, in der Woche. Oh Gott, ich erinnere mich sogar daran, dass das rausgekommen ist. Boah, ich bin so alt. Ja, und den Eurovision Song Contest haben da Secret Garden gewonnen mit Nocturne, auch aus Norwegen. Und ich habe mir das Ding noch mal kurz angehört und die fand ich wirklich gar nicht mal so übel. Das wollte ich nochmal hören. Wir können meins gleich nochmal hören und dann nochmal deins. Mal gucken, was so in 10 Jahren in Norwegen passiert ist. Das wäre nochmal ganz spannend. Wir verlinken das aber auch nochmal hier in den Shownotes. Ja, okay. Die wir gemacht, ne? Ich esse nochmal ein bisschen was von meinem Keks. Ja, ich hab meinen Gott sei Dank schon auf. Weil du meinen weiter essen? Nein. Ist ihn auf. Nein, ich mag den nicht. Warum hab ich abgebissen? Weil ich so ekelhaft. Worüber können wir noch quatschen? Wie spät ist denn? Spätestens ist es 10:45. Was gibt's bei Hamburger oder Lasagne? Hamburger gibt's gar nicht. Ich bin auch durcheinander gekommen, eben mit dem ganzen Hin und Her. Ja. Schade, ich habe mich so auf mein Döner gefreut. Ich habe schon so lange keinen Döner mehr gegessen. Eigentlich möchte man gar nicht wissen, also dieser Keks ist wirklich fies. Oh ja, was in den Dönern so drin ist. Ja, ne? Wir hatten uns da schon mal mit jemandem drüber unterhalten und der hatte irgendwie erzählt, irgendwie in irgendeiner Großstadt hatte so ein Dönerverkäufer Sperma in den Döner getan. In Tzatziki, glaube ich, ja, oder? Da haben die, glaube ich, irgendwie 5 verschiedene Sorten Sperma im Tzatziki gefunden. Oh, so eklig. So ich möchte mein Tzatziki bitte ohne Gürkchen und ohne Sperma, bitte. Schade. Deswegen sagt man auch, Döner ist so eiweißhaltig. Ah, ich hab nicht gedacht, dass ich eine Wohnachtie versuchen kann, aber es klappt. Ja, es ist jetzt mittlerweile im Keller. Wir sind hier aber auch auf dem Dachboden, es kann also noch eine ganze Menge weiter runter sinken. Ja. Born to be wild! Headbanging. Nein, das mit den... So kann man das auch simulieren. Man nimmt es einfach in die Hand. Das hat es gar nicht auf den Kopf tragen. Ja, aber das ist cooler, wir sind jetzt Rentiere. Ich bin Rudolf. Dann lass es aber noch gar nicht rot. Bam! Ins Gesicht! Was ist das schlimm? Ja. So. Wollen wir mal Schluss machen? Ja, ich glaub, vielleicht ist es an der Zeit. Wir wünschen euch frohe Weihnachten. Habt viel Spaß. Ja. Genießt die Feiertage. Wir sind die Feiertage. Schönen Gruß an die echten Dennis und Markusse. Ja. Ich bin Dennis. Oh. Oder? Ja, du bist Dennis, ich bin Markus. Ich glaube, der heißt Markus. Ja. Wir hätten uns vorher informieren sollen. Ja, hätten wir. Nächstes Jahr fahre ich wieder nach Portugal. Ha, viel Spaß. Yay, tschüss. Tschüss.